nicht hingehört, bei Wahl, da bläst der Captain Ahab, als er sein Schiff schon bald neun Steine mehr. Achtung, agiles Boot, war doch nur ein Floß. Ohne Ruder ist der beste Lotse, bloß ein Affe an Bord. Gebt nur recht gut auf Ströme und Stellung acht, sonst zieht der Mannstrom dich mit in sein nasses Grab herab. Wenn du mal nicht mehr weißt, wohin es geht, das geht vorbei, das Schiff ahoi, und dann kommt irgendwann auch Land in Sicht. Wenn du mal nicht mehr weißt, wohin es geht, das geht vorbei, das Schiff ahoi, und dann kommt irgendwann auch Land in Sicht. Im Blut der Matrosen, welchen Sinn macht das grüne Glimm? Habt ihr die Vernunft besiegt, kann die Jagd beginnen. Wer ihn zuerst erblickt, kriegt das Goldstück, das am Mast am Nagel hängt. Nochmal so viel Heuer wie die Eure wird euch von mir geschenkt. Wenn ihr ihn erlegt, dafür dass ich hink, und alle bis auf einer werden ihm folgen, wenn er winkt. Wenn du mal nicht mehr weißt, wohin es geht, das geht vorbei, Herrschiff ahoi, und dann kommt